Das ist halt mein Signature-Move. Das Schöne ist, damit können wir uns jetzt auch direkt das Hallo, willkommen, wir sind unser Spahn, sondern wir können eigentlich direkt, kann direkt losgehen. Ja. Hallo, wir sind's. Hier sind mal wieder die Jungs von Ach. Die und wir Jungs spielen mal wieder. Von Ach klingt extrem homoerotisch. Ja, da man immer genau das Gegenteil macht von dem, was ich sag. Ja, man muss sich an etwas abarbeiten. Ja, wir spielen mal wieder eine Runde Wer bin ich? Und heute habe ich 10 Statements vorbereitet, an der ihr eine Persönlichkeit aus der Geschichte erkennen könnt. Und zu Hause ist natürlich wie immer Mitraten angesagt. Ist es ein Mensch? Ja, diesmal ist es ein Mensch. Okay, Spoiler. Okay, Nummer 1. Ich kam am 10. Dezember, Achtung Jürgen, Jahreszahl. Am 10. Dezember 1815 in London als einzig rechtlich anerkanntes Kind von George und Anne Isabella zur Welt. Jetzt fällt mir ein, wo du sagst, Achtung Jürgen, Jahreszahl und ich die Jahreszahl schon wieder vergessen habe, dass ich mir eigentlich extra einen Notizblock bereitgelegt habe und jetzt weiß ich nicht, wo er ist. 1815. 1815. Ja. Also das ist ja auch eine fruchtige Zeit. Tendenziell ist es komisch, dass du nur ein Kind hast in der Zeit. Aber ich glaube, Key ist hier rechtlich anerkannt. Das heißt, dass der Vorfahr, dass Eltern schon einen gewissen Stand haben müssen, weil bei armen Leuten diskutiert man nicht über Nachfolge. Ey, wie ernst du das Thema auf einmal angehst? Das ist sonst immer nur ein dummer Spruch. Und ja, ich will dir halt auch, was der geneigte Zuhörer, die Zuhörerin nicht sieht, wie ich konzentriert den Jürgen anschaue, weil ich einfach, ich will dir zum Sieg verhelfen. Ach, du weißt es schon und willst, okay, ich verstehe. Nein, aber also, weiter. Ich hab's verstanden. Ich gebe mir alle Mühe. Sehr gut. Nummer 2. Mein Vater trennte sich kurz nach meiner Geburt von meiner Mutter, verließ das Land und starb später im griechischen Unabhängigkeitskrieg an einer Krankheit, als ich dann ungefähr 8 Jahre alt war. Meine Mutter war sehr verbittert und sah sein Verhalten als geisteskrank an. Ich hegte keinen Groll gegen ihn. Im Gegenteil, man beerdigte mich nach meinem Tod, 1852, auf meinen Wunsch hin neben ihm. Wenn du sagst, Vater und Mutter trennten sich, dann waren das aber keine siamesischen Zwillinge, oder? Geht. Nein, sie waren keine siamesischen Zwillinge. Eye roll. Oscar Wilde. Nein. Nein, er hat gezögert beim Nein. Oscar, nicht ganz so wild. Delahoya. Oscar, not so wild. Okay. Bitte weiter. Oscar White. Oscar Wright. Nein, auch nicht ganz. Die meiste Zeit meiner Kindheit und große Teile meiner Jugend verbrachte ich leider im Krankenbett. Um der vermeintlichen Geisteskrankheit meines Vaters vorzubeugen, war meine Mutter sehr engagiert, was meine Bildung anging. Oscar Knight. Okay, ich gebe auf. Haben wir schon gesagt, wo er geboren wurde? In London. Genau, am 10. Dezember 1815 in London. Ich habe mir was gemerkt. Ernest Hemingway. Nee, Hemingway im 20. Jahrhundert. Ich kriege gerade irgendwelche Engländer auf. Er macht sich noch nicht mal mehr die Mühe, Nein zu sagen. Ja. Viertens. Man kann eine Actionfigur von mir kaufen. Das ist der geilste Effekt, den wir bisher hatten. Ja, den finde ich super. Ich habe das schon des Öfteren auf Arbeit erzählt, aber was tatsächlich schade ist, aus meiner Sicht, es gibt ja auch viele reiche Menschen heute noch. Und die gute alte Tradition, eine Büste von sich selber herstellen zu lassen, ist irgendwie verloren gegangen. Ja, es wird ja schon als schrullig abgetan, wenn du ein Ölgemälde in Lebensgröße von dem Wohnzimmer hängen hast. An den unfassbar beschissen schlechten Film Hot Tube Time Machine, wo ich habe den ersten Teil nicht gesehen, habe ich einiges verpasst sicherlich, aber den zweiten. Ich glaube, ich kenne nur den ersten. Und im zweiten Teil ist einer von denen halt wegen den Ereignissen des ersten Teils halt unfassbar reich und hat ein unfassbar großes Ölgemälde in seiner Villa von sich selber, wie er irgendwie eine Frau vögelt und gleichzeitig einen Löwen erlegt. Gott. Das ist halt so ganz schlechter. Also, solltest du wirklich ein Ölgemälde von dir selber haben wollen und willst nicht viel Geld ausgeben, es gibt wohl die Möglichkeit, wenn du jetzt nicht sagst, ich bestelle sowas in China, tatsächlich sich irgendwo so einen werdenden Kunststudenten zu suchen. Da sind die Bilder zwar in der Regel noch nicht besonders ausgeprägt schön oder kunstvoll schon, aber sehr günstig wohl. Aber da gibt es sicher eine Online-Plattform für, oder? Garantiert inzwischen. Und ich weiß auch, dass es sowas inzwischen auch so ein Bestelle ist in China für gibt. Also ihr wisst ja, was wir uns gegenseitig zu Weihnachten schenken. Welche ist der folgende Hinweis? Fünftens, im Jahre 1835 heiratete ich meinen Ehemann. Durch seine Ernennung zum Grafen, 3 Jahre später, wurde auch ich zur Gräfin. Ach, it's a female. Jetzt wollte ich gerade wieder auf Oscar Wilde zurückkommen. Dann ist es nicht Oscar Wilde. Nein, es ist nicht Oscar Wilde. Nur um das mal klarzustellen. Okay, also beerdigt mit Papa. Jetzt muss ich das Denken wieder von vorne anfangen. Mann, wie wir halt echt keine Ahnung von Geschichte haben. Wieso machen wir eigentlich diesen Podcast? Ich habe echt nicht die geringste Ahnung, wie das sein könnte. Psst, jetzt merken die das auch noch. Ja. Sechstens. Zu meinen Bekanntschaften zählte neben Cross, Brewster, Wheatstone, Faraday auch Charles Dickens. Den kenne ich. Faraday kenne ich auch. Das genau, ist dem Käfig, genau. Ach, der faradayische. Mhm. Ja, genau. Der. I see. Genau. Also man verkehrt in gehobenen Kreisen. Hast du einen Blick erhaschen können auf sein umgefallenes iPad? Nee, leider nicht. Mist. Das wäre so geil, wenn es einfach in Schriftgröße 300 und so ganz groß draufstünde. Oh, und es steht die ganze Zeit auf der Rückseite schon irgendwo. Das bestätigt auf jeden Fall meine Theorie, dass das aus besserem Hause ist. Leider bringt uns das trotzdem nicht wirklich weiter. Zwar, und das ist Nummer 7, zwar bin ich ein Vorbild, jedoch nicht frei von Lastern. Fluchen, Alkohol, Glücksspiel und Opiummissbrauch. Auch wurde mir Ehebruch nachgesagt. Zu letzterem habe ich allerdings keine Belege oder ähnliches. Was ist denn das für eine kaputte Engländerin? Die sind doch immer alle so fein. Die Fassade, Jürgen, die Fassade. Die Fassade. Madame Tussaud. Nein. Das ist aber hätte ja sein können. Das ist so geil. Hast du irgendeine Ahnung, was Madame Tussaud Zeit ihres Lebens außer Wachsfiguren irgendwie gemacht hat? Hat sie denn überhaupt Wachsfiguren gemacht? Wahrscheinlich noch nicht mal das. Das ist... Die kann nicht schneller mal Wachsfiguren. Die werden ja mit der Zeit immer besser und als wir noch jung waren, waren die ja stellenweise auch grottig. Die sehen immer echt schlecht. Mich würde mal interessieren, wie die ersten Wachsfiguren aussahen. Die hatten wahrscheinlich extrem wenig Ähnlichkeit mit den tatsächlich existierenden Personen. Wenn man so ein Auge zukneifen muss, um irgendwie so, jetzt sehe ich es auch. jetzt sehe ich es. Wobei, ich glaube, heute kämpfst du halt massiv dagegen, dass es von jedem Prominenten gefühlt 100 Millionen Fotos in Mega-Auflösung gibt. Und früher, wenn du mal ein Bild vom König erhascht hast aus der Ferne, und dann siehst du den plötzlich in nahe, in echt, halt aus Wachs, ja, dann glaube ich, war das trotzdem sehr eindrucksvoll. Dann immer unten Abbildung ähnlich. Oder Serviervorschlag. Sehr schön. Achtens, als gebildete Frau meiner Zeit hatte ich ein starkes Interesse an wissenschaftlichen Themen. Unter anderem auch Phrenologie und dem animalischen Magnetismus. Jetzt werdet ihr bestimmt fragen. Das ist das, wo einer eine Doktorarbeit geschrieben hat, über in welche Richtung die Hunde gucken beim Pinkeln. Von was redet ihr? Ich glaube tatsächlich, dass es eher mit Flug von Vögeln zu tun hat, oder? Nee, dass den Tipp gebe ich euch. Phrenologie ist diese Schädelvermessung. So ein, sie haben die Stirn eines Postkutschenmannes. Und deswegen können sie nicht gut denken. Also so diese Schädelvermessung, die dann auf Charakter und Geisteseigenschaften Rückschlüsse. Was ist animalischer Magnetismus? Den habe ich doch gerade erklärt. Mesmerismus, das ist so eine Theorie, dass, ich krieg's nicht komplett hin, aber so, dass Magnetismus überall vorhanden ist und uns beeinflusst. Und das ist, dass Tiere das Erdmagnetfeld einfach auch spüren, ja, in irgendeiner Form. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe dir doch gerade gesagt, es gibt tatsächlich irgendjemanden, ich such's dann mal raus, der, ich weiß nicht, ob es eine Doktorarbeit war, aber der hat, glaube ich, einen IG-Nobelpreis bekommen für die Untersuchung von irgendwie, wie sich Hunde nach dem Magnetfeld ausrichten beim Pinkeln, glaube ich. Dünnes Eis, ich muss das nochmal... Checken, ja. Aber so ähnlich. Und würde ich sagen, Shownotes. Und ich würde sagen, das passt da aber drauf, das passt zu dieser Beschreibung. Das geht in die gleiche Richtung. Also, ich gebe euch noch gleich einen Tipp mit. Das ist nur 2 der Themengebiete, für die sie sich interessiert hat. Ich vermute, da sind noch mehr. Ja. Statement Nummer 9. Nummer 9. Als Teenager traf ich Charles Babbage, mit dem ich fortan eine fruchtbare und inspirierende Arbeits- und Freundschaft hatte. Er nannte mich The Enchantress of Number. Der Name sagt mir irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Ja, die 9 musste jetzt auch schon ein bisschen was bieten. Der Name Babbage sagt mir irgendwas. It does not ring bell. Nee, ich komm nicht drauf, aber das sagt mir was. Ich werde mich ärgern hinterher, ich weiß es. Nicht wie sonst. Jedes Mal. Okay, ihr habt ja schon Nummer 9 jetzt hinter euch gebracht. Nummer 10, ich weiß nicht, ob ihr damit drauf kommt, aber es sind viele Informationen, aber auch vieles, was man dazu wissen muss. 10. Nach mir ist einer der bedeutendsten Preise bekannt. Der Bereich von diesem Preis ist, und jetzt kommt die Beschreibung, alles, was Informationssysteme oder ihre Verständlichkeit in der Industrie, Lehre, Technik oder Verwaltung voranbringt. Aber auch eine Programmiersprache trägt meinen Vornamen. Ich trotze dem Gegenwind, der mir wegen meines nicht weiblichen Verhaltens entgegenwerte. Somit bin ich heute Vorbild für Frauen in technischen Berufen, insbesondere der Informatik. Ja, dann gehen wir nochmal die Programmiersprachen durch. Pascal. Das war's nicht. C++. Python. Ja. Python. Nein. Ist tatsächlich nach Monty Python benannt, aber ist es auch nicht. Ist es so? Ja. Cool. Vom Herrn Guido von Rossum, der mochte Monty Python. Deswegen sind auch alle Programmierbeispiele, die du im Python Manual findest, immer irgendwas mit Spam und Ham und Camelot und Co. Also immer irgendwelche blöden Anspielungen. Wir kommen in 100 Jahren nicht drauf, wie du da beschrieben hast, aber wir. Ich werde mich ärgern, ich weiß es genau, aber ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Ich bin zu wenig in der Hardcore-Ecke hier unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Ich bloß fürs Letzte nochmal. Dieser Preis heißt Medal. Das ist ihr Nachname, zu sagen, was da reingehört. Und die Programmiersprache ist nach ihrem Vornamen benannt. Ja, uns halt einfach. Das ist ein fantastischer Hinweis. Ich komme vor wie ein Tier, was einen Gnadenschuss gern hätte und er lässt mich einfach noch zappeln. Okay. Die Rede ist von Ada Lovelace, eine der ersten als solche bezeichnete Programmiererinnen. Und ja, deswegen auch Vorbild heute für Frauen in technischen Berufen. Schade, dass ich jetzt kein Bild von Dominiks Gesicht gemacht habe, wie er gerade geguckt. Wie kann er uns so einen unmöglichen Namen servieren? Ist Lovelace, ich habe einer der ersten Hardcore-Pornos, der richtig als Blockbuster. Wow. Wo kommt das jetzt her? Nein. Ja, Moment, stopp. Die Linda Loveless ist, glaube ich, eine ganz, ganz berühmte Schauspielerin gewesen. Nicht Loveless, sondern Lovelace, L-A-C-E. Ah, okay. Ich dachte, die wäre vielleicht verwandt. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Wirklich? Nee. Doch, die Programmiersprache heißt auch so. Okay. Die heißt Ada. Nee, ich habe echt... Also okay. Ich dachte, ich würde mich hinterher ärgern, aber ich werde auch nicht. Ich habe das schon mal gehört, aber ich werde da nie drauf gekommen. Okay, spannend. Aber sag mir mal bitte, was Babbage gemacht hat. Der Name, der sagt mir irgendwas. Der hat so den... Jetzt kommen ganz wild die Streitereien und Spekulationen, aber der hat an einer, man könnte sagen, einer Rechenmaschine gearbeitet. Okay. Und sie war auch so, also sie war da sehr angetan, hat da viel für getan, in dem Bereich auch viel vorangebracht und hatte immer ein bisschen so die Idee, auch die technischen Maschinen auch für andere Dinge zu nutzen, zum Beispiel, dass man sagt, damit könne man Poesie betreiben und ähnliches auch noch. Also so ein bisschen über dieses Zelt A und B zusammen hinausgedacht. Was ja heute ein ganzes Stück weit ja auch wieder durch Grafikgenerierung und was alles nicht möglich ist am Computer, möglich ist. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere Zuhörer konnte auch gut mitraten. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut. Das war wieder mal mega frustrierend. Tut mir leid. Jedes Mal. Ich bin's ja gewohnt. Oh. Mit mir kann man es ja machen. Oh. Ich hole mir jetzt mal einen Stuhl, der nicht quietscht und dann machen wir weiter. So denn. Ciao. Ciao.